14. Brief. Der Stoff, aus dem die Welt gemacht ist. Liebe Vanessa, im 11. Brief war die Rede davon, dass das Fühlen in den Raum ausstrahlt, wenn wir den Kokon auflösen und unseren Herzgeist öffnen, unser Organ des Fühlens. Ich habe in diesen Briefen schon mehrmals davon gesprochen, dass aller Raum von Gewahrsein erfüllt ist. Deshalb werden wir in den nächsten Briefen erkunden, was damit gemeint sein könnte. Zunächst möchte ich klären, was ich unter Geist und Gewahrsein verstehe. Das ist gar nicht einfach, denn solche Wörter haben in unserer Sprache kaum noch Konturen, und seitdem sich fast niemand mehr ernsthaft mit ihnen beschäftigt, werden sie immer trivialer und beliebiger. Heute meint man mit Geist im Allgemeinen hauptsächlich das Denken. Der Geistanteil des Fühlens und körperlichen Empfindens wird kaum noch gesehen. Deshalb möchte ich dir zunächst erklären, wie ich diese Wörter verwende. Denn wenn ich sage, dass Gewahrsein den gesamten Raum erfüllt, musst du schon wissen, wovon die Rede ist. Unter Geist verstehe ich alles, was wir normalerweise als hier drinnen, im Unterschied zu da draußen erleben. Also Denken, Fühlen, Emotion, Gewahrsein, Bewusstsein. Das ist ein sehr umfassender Begriff. Kommen wir jetzt zum Gewahrsein. Bleib einen Augenblick still sitzen und nimm wahr, was in dir vorgeht. Was hast du wahrgenommen? Vielleicht Gedanken wie, das ist wirklich interessant. Oder, worauf will Papa denn jetzt hinaus? Vielleicht Gefühle wie langweilig, aufregend, irritierend. Oder Körperempfindungen wie, zu heiß, hier zieht's, harter Sitz. Aber da ist noch etwas, nicht wahr? Da ist Gewahrsein als solches. Ein Fühlen, das selbst nicht denkt oder seelisch bzw. körperlich empfindet, sondern einfach nur gewahr ist, still, ohne Kommentar oder Urteil. Gewahrsein ist etwas, was wir normalerweise nicht beachten oder erwähnen. Wir sagen, da ist ein Baum, aber wir sagen nicht, da ist Gewahrsein von einem Baum. Jetzt etwas ganz entscheidend Wichtiges. Gewahrsein ist nicht unbedingt bewusst. Bewusstsein heißt, dass du beobachtest, was du tust oder fühlst und es nicht einfach nur fühlst und tust. Im Bewusstsein ist demnach immer Denken. Während du etwas wahrnimmst oder tust, denkst du es zugleich. Du schaust einen Baum nicht nur an, sondern denkst Baum dabei. Zugleich ist dir auch dein Ich bewusst, das hier denkt oder wahrnimmt oder tut. Du erinnerst dich sicher an die kleine Szene vom Zudrehen des Wasserhahns im 8. Brief. Im ersten Fall war das Zudrehen des Wasserhahns deinem Ich nicht bewusst. Du hast ein Gespräch fortgesetzt und nur das war dir voll bewusst. Aber dein Körpergeist war des ganzen Vorgangs gewahr. Aufstehen, zum Spülbecken gehen, den Knauf ergreifen und so weiter. Ein anderes Beispiel. Der große Eishockeyspieler Wayne Gretzky sagt, auf dem Eis habe er überhaupt keine Gedanken. Und doch seien ihm die Positionen sämtlicher anderen Spieler vollkommen präsent. Wenn irgendwo eine Bewegung ist, bewegt er sich entsprechend. Wenn der Puck auf ihn zukommt, täuscht er eine Bewegung an, bewegt sich dann aber tatsächlich zur anderen Seite, weil er weiß, dass von hinten ein Verteidiger auf ihn zukommt und so weiter. All diese Dinge sind ihm nicht bewusst. Wayne Gretzky ist nicht in seinem Bewusstsein und er denkt nicht bei dem, was er tut. Er tut es einfach. Wollte er all das mit seinem Bewusstsein verfolgen, wäre er ein armseliger Spieler. Der Kokon, das kleine Ich, macht viel Geschrei um sein Bewusstsein. Wenn Menschen beispielsweise von einem bewussteren Leben sprechen, scheinen sie oft ihr Leben immer mehr unter die Herrschaft des Denkens stellen zu wollen. Ihr bewusstes Denken will einfach eine immer größere Kontrolle über den Rest ihres Körpergeistes. Das ist schrecklich ermüdend und aufreibend. Aber wenn wir in solchem Bemühen um mehr Bewusstsein einmal innehalten, können wir ins Gewahrsein eintauchen. Und dem ist es völlig gleichgültig, zu wem es gehört. Bewusstsein müssen wir eigens aufbringen, aber Gewahrsein nicht. Denn es ist überall und in allem, was wir auch tun. Wir müssen uns ihm nur öffnen. Wissenschaftler und Philosophen tun sich schrecklich schwer, diesen einfachen, aber höchst bedeutsamen Aspekt unserer Erfahrung zu verstehen. Weshalb? Weil sie so völlig in Bann gezogen sind vom Denken. Menschen, die mehr in ihrem Körper leben, haben weniger Schwierigkeiten damit. Tänzer, Kletterer, Hockeyspieler, die besten unter ihnen wissen, dass in Augenblicken hundertprozentigen Gewahrseins überhaupt kein Denken stattfindet.